Später, als andere sprachen und als mein Blick wiederholt von der Frau im Garten zu der Sekretärin mit dem spröden, mädchenhaften Gesicht und von dieser zu einer dritten, kraftvollen Frau, die sich zu Brechts Füßen niedergelassen hatte, geglitten war, meinte ich, an etwas zu rühren von dem, was Tom Brock, der Freibeuter, als seine Verbundenheit mit Brecht bezeichnete. Die hellblonde Gehilfin, deren Züge an eine Zeichnung von Kollwitz erinnerten, wartete geduldig auf Brechts Anweisungen. Resigniert verharrte die Frau draußen in ihrer Absonderung. Und auch jene, die ihm den Arm aufs Knie legte, als wolle sie einen besonderen Anspruch auf ihn geltend machen, deutete mit ihrer Wachsamkeit, ihrem ständigen Beobachten an, dass sie bereit war, sich ihm unterzuordnen. Entsprach das Verhältnis des Malers zu den Frauen seinen oft stümperhaften, brutal zusammengehauenen Produkten, so war Brechts patriarchalische Art ohne Effekte, ließ sich kaum von absoluter Selbstsicherheit unterscheiden. Ohne noch mehr von seiner Person zu kennen, als die Haltung, die er einnahm im Sessel und seine kalte, fordernde Stimme, glaubte ich, dass Brecht mit dem Recht, das in den Leistungen begründet war, die er zurückgab, voraussetzte, dass jeder zu ihm kam, dem er winkte, jeder ihm half und ihn unterstützte, jeder sich von ihm aushorchen ließ und ihm zutrug, was er brauchte. Ich wehrte mich gegen den Gedanken, dass es Gunst genug sei, in sein Haus eintreten zu dürfen, und wünschte, dass er uns zumindest ein Glas Wasser anbieten möge. In der verqualmten, drückenden Schwüle und unter den Nachwirkungen der Anspannung, mich vor all diesen Sachverständigen zu zwiespältigen, gefährlichen Fragen zu äußern, war ich von Schweiß überströmt. Das Grün draußen lockte wie eine Befreiung. Dieses Grün. Dieses Grün, das Lorca besang, sagte Gallego, den Blick auf die vorübergleitende schwedische Küste gerichtet. Grüner Wind, grüne Zweige, Barke auf des Meeres Wasser. Stahlmann stand neben ihm an die Reling des Schiffs gelehnt, das sie von Le Havre kommend nach Leningrad bringen würde. Dieses dichte, saftige Grün, von dem wir träumten, im felsigen Boden, im rotbraunen Erdstaub Andalusiens und in der Wüste dann, im blendenden Sand um Bogari. Er versuchte dem deutschen Gefährten, der während des Kriegs eine Partisanenkolonne geleitet hatte, etwas von den Tagen, den Wochen, den fast 5 Monaten, die seit dem Zusammenbruch verflossen waren, zu berichten. Eigentlich musste er, da er an den Pardo-Palast dachte, in dem er mit seiner Truppe bis zum 24. März verschanzt lag, noch weiter zurückgreifen, zur Kindheit im Dorf Siles bei Jaén, wo er, Sohn von Landarbeitern, im kargen Hochland Hirte gewesen war. Schuhe erhielt ich erst, sagte er, als meine Mutter mich im Alter von 16 Jahren nach dem Tod meines Vaters in die Stadt schickte, lesen und schreiben und ein Handwerk zu lernen. Die Schuhe konnte er anfangs nicht tragen, die Fußsohlen waren hart vom Umherstreifen in den Bergen, den trockenen Hängen. Neben dem Schulbesuch bot sich ihm zunächst auch nichts anderes, als wieder Vieh zu hüten. Als er mit seinen 30 Mann, Angehörige der Partei und der Jugendorganisation, hinter den mit Sandsäcken ausgelegten Fenstern im oberen Stock den Pardo hielt, hatte er oft an seine Herkunft, seinen Werdegang bis zum Ausbruch des Kriegs denken müssen. Dass sie standhielten 3 Wochen lang, war nichts Außergewöhnliches. Es war die natürliche Folge eines Wegs, den er seit seinem Eintritt in den Jugendverband als 17-Jähriger eingeschlagen hatte. Beim Blick auf die Kronleuchter unter der mit Engelscharen bemalten Decke, auf die vergoldeten Stühle an den Wänden des Saals, in dem er sich aufhielt, hatten sich in ihm die letzten Jahre zu einem unauflösbaren Ganzen zusammengefügt. Es war ihm, als sei er direkt aus seinem Dorf gekommen, um hier, an diesem vorgeschobenen Punkt die Stadt und das Land zu verteidigen. In der Wandbespannung waren die breiten, dunkleren Flächen zu sehen, die Goyas abgenommene Gobelins hinterlassen hatten. Die Blütenmuster der Mosaiken auf dem Fußboden waren mit Patronenhülsen übersät. Schlafende lagen unter Vorhängen aus Brokat, während die anderen an den Schießscharten warten. Für uns, sagte er, war im Juli 36 alle Armut, alles Elend beendet. Jetzt traten wir in den Kampf um unsere Befreiung. Zwischen frühsterbenden Kindern, Siechen, Arbeitslosen und Bettlern war ich aufgewachsen. Auch in der Stadt ließ sich nur ein Minimum an Nahrung auftreiben. Doch hatte er hier ohne Geld, ohne Beruf, junge Menschen getroffen, die sich vorbereiteten auf eine Umwälzung im Land. Nach Abendkursen, nächtlichen Studien, nach ein paar Schuljahren und der politischen Ausbildung war er Jugendleiter der Provinz geworden und im Oktober 34 als Teilnehmer am Generalstreik und Aufstand zusammen mit Zehntausenden ins Gefängnis geraten. Bei Kriegsbeginn wurde er, 21 Jahre alt, Bauernjunge, Hirt, der nicht einmal wusste, wie viel Mann zu einem Bataillon gehörten, zum Major der Volksarmee ernannt. Jedem aber, sagte er, gab die Gewissheit, dass der Kampf zur Auslöschung des Unrechts der Not führen würde, ungeahnte Kräfte. Von einem Tag zum anderen verwandelten sich die Gesichter. Das Geplagte, Verhärmte in den Zügen wich dem Ausdruck freudiger Zuversicht. Doch vollbrachten wir keine Wundertaten, sagte er, sondern Handlungen, auf die wir uns seit langem vorbereitet hatten. Hinter uns lag die schwere Zeit. Mit dem Griff nach den Waffen begann die Erleichterung. Deshalb war auch bis ins Letzte eine Kapitulation nicht denkbar. Im Pardo wussten wir zwar, dass wir abgeschnitten waren, warteten aber stündlich auf die Befreiung. Hinterm Zaun, wenige Meter von uns entfernt, lagen die phalangistischen Schützen. Panzer waren aufgefahren. Man rief uns zu, wir sollten uns ergeben, Madrid sei besetzt von Casados-Truppen. Und doch, sagte er, weil meine ganze Entwicklung im Streit gegen die Übermacht verlaufen war, glaubte ich auch jetzt in der dritten Märzwoche noch, dass der Kampf weitergehen werde, der Sieg zu erreichen sei. Wir hätten uns vorstellen können, allein zu sein. Ein solcher Gedanke musste gegen alle bisherigen Erkenntnisse verstoßen. Einer Selbstverfluchung wäre es gleichgekommen, hätten wir in unserem Palast, den die schweren Geschütze verschonten, damit er dem Caudillo als Residenz erhalten bliebe, die Vorstellung gehegt, es gäbe keine Hilfe mehr. Kauernd, am Maschinengewehr, hatte er sich erinnert, wie er von der Ankunft der internationalen Brigaden beeindruckt worden war. Damals hatte er zum ersten Mal Ausländer gesehen. Die Fremden trugen die gleiche Uniform wie er. Er stand mit ihnen in derselben Armee. Die Empfindung der Zusammengehörigkeit hatte sich noch dadurch verstärkt, dass sie nicht miteinander sprechen konnten. Er lernte die Solidarität kennen, die keiner gemeinsamen Sprache bedurfte. Und nun, sagte er, nachdenklich, hatten wir die Faschisten unmittelbar vor uns. Unsere Rationen gingen zu Ende. Wir stellten uns darauf ein, bis zur letzten Patrone zu bleiben. Unser Arzt versicherte uns, er könne noch jeden mindestens 7-mal operieren. Wir hätten El Pardo nicht verlassen, wenn es nicht einem geglückt wäre, sich zu uns durchzuschleichen und uns den Befehl zum Rückzug zu überbringen. Immer noch nicht wollten wir begreifen, dass Madrid gefallen war. Viele Städte waren gefallen und der Krieg war weitergeführt worden. Der Norden war verloren. Modesto aber sammelte Einheiten zum Gegenangriff. Außenstehenden mochte dies absurd erscheinen. Für uns war es das Richtige. Auch bei der Ebro-Schlacht hätten wir nur noch ein paar Stunden gebraucht und der Feind wäre zurückgewichen. Doch der Nachschub blieb aus. Warum, fragten wir uns, sollte uns der Nachschub nicht diesmal erreichen? Brüchig, demoralisiert war die Front des Gegners seit je. Es durfte nach den unsäglichen Anstrengungen des Volks nicht geschehen, dass die Reaktion den Sieg davontrage. Das Gebäude, in dem wir uns befanden, sagte er, war nicht irgendein Palais. Es war einer der Hauptsitze des Feudalismus gewesen. Königliches Landschloss seit dem Mittelalter, ausgebaut von Carlos dem Dritten, vom vierten Carlos angefüllt mit den Meisterwerken der Velázquez, Murillo, Goya. »Du kennst das Bild«, sagte er zu Stahlmann, »auf dem Goya, die königliche Familie, 14 Figuren, aufgeblasen, hexenhaft, puppenhaft, verdummt und verfettet, in glanzvollen Gewändern, prunkvollen Uniformen festhielt. Dass der Palast in unserem Besitz blieb, die Cretins, deren Macht nur noch an den knisternden, schillernden Kleidern erkenntlich war, nie wieder in diese Gemächer zurückkehrten, das hatten wir uns gelobt. Aber wir wurden zur Eile gemahnt. In Madrid bereiteten die von England und Frankreich anerkannten Armeen ihre Siegesparade vor. Ich geriet in den Widerspruch zwischen dem Auftrag, meine Gruppe in Sicherheit zu bringen, und dem Willen, den revolutionären Kampf fortzusetzen. Der Zwiespalt wurde durch die Pflicht, das Leben der Kameraden zu retten, gelöst. Eine partielle Niederlage musste anerkannt werden. Wir hatten uns durchzuschlagen, um den Kampf an anderem Ort wieder aufzunehmen. Alles, was folgte, in seiner scheinbaren Zufälligkeit, Improvisiertheit, lehrte mich eins, dass es kaum eine Situation ohne Ausweg gibt und dass bei einem Missglücken der Ausweg, der vorhanden war, nur nicht gefunden wurde. Er überlegte, während sich die grüne schwedische Küste entfernte und die Wellen vom Bug durchschnitten schäumend an der Bordwand entlangrollten, wie sich der Auszug aus dem Pardo mit seinen blitzhaften Eindrücken in Worte übertragen ließe. Vor Morgengrauen hatten sie vom Tor her eine brüllende Stimme gehört, die eisernen Flügel waren geöffnet worden, eine Ambulanz fuhr am Portal vor. Der Führer des Wagens, versehen mit einem Ausweis der Anarchisten, die zu Casados Garden gehörten, hatte mit Lautstärke den Posten davon überzeugt, dass er Order habe, die Republikaner aus dem Schloss zu holen. Gallego sah sich noch in dem von Kerzenständern flankierten Spiegel überm offenen Kamin das verkrustete Haar zurechtstreichen. Dann sprangen sie die Marmorstufen hinab, schon krachten die Türflügel des Automobils hinter ihnen zu. Sie sausten die Straße entlang, durch die Ebene, fern die bläulichen, mit Schnee bedeckten Bergspitzen des Guadarrama zur Kaserne, wo der Fahrer wieder schreiend seine Papiere schwingend Benzin forderte, und dies, weil er mit seiner Frechheit den Eindruck erweckte, er sei einer der ihren, von den Phalangisten auch erhielt. So brachen sie sich durch die Sperren um Madrid, und so ging es weiter, quer durchs Land bis Mazarrón bei Cartagena. Auf diese Weise konnte er sich schildern lassen, bei der Fahrt über die Ostsee, als alles hinter ihm lag. Doch picaresk, wie es jetzt klang, begleitet von Gelächter, war es nicht gewesen. Vielmehr hatte uns Schrecken, Panik umgeben, sagte er. Durchs Fenster der Ambulanz sahen sie die zerschossenen Städte, die Ströme der Flüchtlinge, die italienischen Tanks, die plündernden faschistischen Truppen. Einmal fuhren sie langsam vorbei an einem Zug gefangener republikanischer Soldaten. In einem brennenden Dorf lief ein kleines Kind immer im Kreis, Gehängte am Ast eines Baums. Ein Haufen arkebusierter auf offenem Feld. Zusammengedrängt lagen sie in dem durchschüttelten Wagen. Am Rand eines Feldwegs Halt. Die Türen der Ambulanz wurden aufgerissen, sie sprangen heraus, der Fahrer salutierte, schwang sich auf seinen Sitz, machte Kehrt, das Auto verschwand in einer Wolke von Staub. Er hatte seinen Auftrag ausgeführt, sagte Gallego. Wir hatten allein weiterzukommen. Wir beratschlagten 30 Mann, politisch Verfolgte, was wir unternehmen sollten. Die Einfahrten zu den Küstenstädten waren bewacht. Die Häfen waren überfüllt von Menschen, die nach Frachtschiffen, Fischerbooten suchten, die sie übers Meer nach Afrika bringen könnten. Draußen lag die italienische Flotte. Ich machte mich auf nach Mazaron, sagte er, um ein Boot aufzutreiben. Die anderen warteten hinter dem Erdwall zu einem Olivenhain. Nach einem Ausweg suchend, von dem ich noch nicht wusste, stieß ich mitten auf der Landstraße auf einen Piloten, in dem ich einen Angehörigen unserer Luftwaffe erkannte. Der führte uns zu einem Militärflugplatz in der Nähe. Mit vorgehaltenem Revolver erklärte er den Mannschaften, die unter Casados Kommando standen, dass ihm die Aufgabe übertragen worden sei, uns außer Land zu bringen. Die Piloten, verwirrt von der allgemeinen Auflösung, ließen die Motore von 11 Flugzeugen, diesen kleinen Natashas, den leichten Bombern, anlaufen. In Kürze waren wir startbereit. Gallego kam noch einmal zurück auf das zufällig Wirkende. Einen Zufall, sagte er, gäbe es nicht, und auch nicht Unmögliches, denn sie hätten immer scheinbar Unmögliches bewältigt. Hätte ich nicht nach dem noch Unbekannten gesucht, sagte er, so wäre mir nicht der Flieger begegnet, und wäre dessen Auftreten nicht von solcher Bestimmtheit gewesen, so hätten wir die Besatzungen nicht aus ihrem Zweifeln gelöst. Auch eine Tollkühnheit gäbe es nicht. Alles war während der letzten Jahre ein Wagnis gewesen, damit waren wir vertraut. Wenn eine Lage verändert werden musste, kannten wir kein Zögern. Später erfuhren wir, dass unser Helfer Carrasco war, ein Held der Republik. In den Flugzeugen, die uns nachgesandt wurden, um uns niederzuschießen, befanden sich Kommunisten, die nur einige Scheinmanöver unternahmen und dann, da ihr Benzin zum Flug nach Afrika nicht ausreichte, umkehrten. Die Piloten, die uns nach Oran brachten, hatten sich entschlossen, bei uns zu bleiben. Und nun, unmittelbar nach der Ankunft, begann die neue Phase des Volkskriegs, der Kampf ohne Waffen, im Exil. Unsere Gegner waren jetzt die Franzosen. Wir wurden in die Festung der Hafenstadt gesperrt. Was wir über die Aufnahme der spanischen Flüchtlinge in Südfrankreich gehört hatten, wiederholte sich in Algerien. Aus den Schiffen, denen es gelungen war, durch die Seeblockade nach Oran zu gelangen, wurden die Menschen von Kolonialtruppen abgeholt und in Lager gestopft. Wir protestierten gegen die Behandlung, die uns zukam. Wir befanden uns nicht mit Frankreich im Krieg, wollten deshalb auch nicht Anspruch erheben auf eine Erfüllung von Konventionen, wie sie für Kriegsgefangene gültig waren. Doch nicht einmal als Kriegsgefangene galten wir, geschweige denn als gefangene Offiziere. Die republikanische Armee gab es nicht in den Augen der französischen Behörden. Diplomatische Beziehungen unterhielten diese nur mit der Armee der Faschisten. Unaufhörlich, aufgeteilt zu Schichten, stellten wir unsere Forderungen auf Freilassung, schrien, pfiffen, schlugen an die Gitterstäbe der Zellen. Gallego sah Oran vor sich, diese weißglühende Stadt. Um die Zitadelle stieg das alte spanische Viertel mit steilen Gassen und Treppen zur Höhe des Djebel Murjajo an. Darunter, westlich der Bucht, lag der große Handelshafen gegenüber. Hinterm Gewühl arabischer Häuser breitete sich amphitheatralisch mit breiten Avenuen der moderne französische Stadtteil aus. Alle unsere Energien, sagte er, richteten wir auf das Erzwingen unserer Entlassung. Als man uns aus der Festung holte, um uns in ein Internierungslager zu bringen, erschien uns dies wie ein Sieg. Auf unser Drängen hin war etwas erreicht worden. Wir glaubten, dass sich vom Innern des Landes aus leichter eine Flucht unternehmen ließe. Das erste Gebot war, sich nie mit dem, was einem gegeben wurde, abzufinden. Zunächst war die Versetzung in die 300 Kilometer entfernte Garnison Bogari unterhalb des Hochplateaus am Sahara-Atlas ein Beweis für unsere beibehaltene Stärke. Bald zeigte es sich jedoch, dass das Dasein in der Wüste schwerer zu ertragen war als die Gefangenschaft im Fort. Aus dem Süden fegte der Samum Staub und Sandwolken über das Lager. Bei Tag hatten wir oft bis zu 50 Grad Hitze, die Nächte waren eiskalt. Doch trennten uns hier nur 60 bis 70 Kilometer von Algier, und waren wir aus Madrid entkommen, so mussten sich auch die Mauern um die Kaserne überwinden lassen. Hier lag ein französisches Regiment und ein Regiment fremden Legionäre. Der größte Teil der Truppen war unterwegs, um Beduinenstämme zu überwachen oder um im Gebirge Affen zu jagen. Die zurückgebliebenen Soldaten dösten tagsüber zumeist vor sich hin oder hielten sich in der nahegelegenen Oase auf, wo es ein paar Dattelpalmen gab und wo sie etwas Tabak angebaut hatten. Weil es die Pflicht eines jeden Gefangenen ist, zu fliehen, sagte Gallego, dachten wir ständig an das Entkommen, das in jedem Augenblick beginnen konnte, dessen Durchführung aber im Unklaren blieb. Fast 3 Monate waren seit dem Flug aus Spanien vergangen, als wir beschlossen, uns davon zu machen. Wir wählten in unserer Ungeduld die falsche Möglichkeit. Die Möglichkeit, die, hätten wir sie ergriffen, mit Bestimmtheit unser Tod in der Einöde geworden wäre. Gleichzeitig aber hatten wir die andere Möglichkeit verfolgt, an die wir schon nicht mehr glaubten, die Möglichkeit, durch den unermüdlichen Ausdruck von Empörung über die widerrechtliche Einsperrung die Kolonialämter zu einer neuen Versetzung zu zwingen. Und so traf, ehe wir die falsche Gelegenheit wahrnahmen, vom Waschplatz am Rand des Kasernengebiets über das Mauerwerk zu klettern, die Rettung ein. In Gestalt einer Lastwagenkolonne, die uns durch die Wüste nach Algier brachte. Dies wiederum war eine Folge der Verhandlungen über die Weitersendung spanischer Flüchtlinge nach der Sowjetunion, die im Mai und Juni in Paris stattgefunden hatten. In einem Kontingent von 300 Angehörigen der republikanischen Armee wurden wir zunächst nach Marseille ausgeschifft. Da die Kabinen überfüllt waren von Priestern, die zu einem ökumenischen Kongress reisten, hatte man uns im Lastraum zwischen Schafen und Mauleseln untergebracht. Hier, in der Tiefe, im Gestank, wurden viele von uns seekrank. Irgendwo, so hatten wir gehört, gäbe es einen Punkt im Schiffsrumpf, an dem das Schlingern minimal sei. Suchend nach diesem Punkt, den wir nicht fanden, verbrachten wir die Nacht, bis wir zum Vieh zurückkehrten, das zumindest mir von meiner Jugend her vertraut war. In Viehwagen auch, hinter versiegelten Türen, wurden wir durch Frankreich befördert. Durch ein Ventil in der Wand sah ich das Land, das uns so oft gepriesen und von dem uns so viel Leid zugefügt worden war. 1 Stunde Aufenthalt in Paris. Beim Gedanken daran überkam ihn Wärme. Die internationale Zusammengehörigkeit, an die zu glauben er nie aufgehört hatte, bestätigte sich ihm in den Umarmungen der französischen Metallarbeiter, die sie begrüßten, ihnen Essen, Wein, Zigaretten übergaben. 1 Stunde auf dem Bahnsteig der Gare de l'Est in Paris, der Stadt, die sie nicht betreten durften, vor der Weiterfahrt nach Le Havre. Und dann, zusammen mit Stahlmann, der nach der Überquerung der Pyrenäen illegal nach Paris gekommen, bei Genossen aufgenommen und monatelang versteckt worden war, die Schritte über den Laufgang zum sowjetischen Schiff. Das Gelangen auf sowjetischen Boden war für Gallego und viele andere Spanier, die mit ihm ausfuhren, die Erfüllung eines alten Traums. Jetzt, in der Brise, im grünen Wind, war es ihm, als müsse er alles noch einmal berichten, als habe das eben Wiedergegebene sich ihm schon entzogen. Er suchte nach Worten, um das Gesicht des Anarchisten im Pardo heraufzubeschwören, das Gesicht des Piloten auf der Landstraße, alle die Gesichter der Freunde und Helfer und die verhassten Gesichter des Feinds. Römisch 2. Blendend leer erstreckte sich vor ihr der Uferweg, spiegelglatt lag das Wasser des Melaren mit den Barken, Schleppkähnen und kleinen Dampfern rings an den Kais. Die Sonne, eben aufgegangen überm Kastellholm, bestrahlte den Turm des Stadthauses, die Kuppel des Rathauses, die von schwarzen Kluften zerteilten Häuserfronten an der nördlichen Seite der Bucht. Die Altstadt, hinter dem Eisenbahnbollwerk, befand sich in dunstigem Schatten. Bischof war früh aufgebrochen, mit der Straßenbahn bis zur Westerbrücke gefahren, dann hinunter zum Polsund, durch die Parkanlage vorbei an der Werft, den Schuppen und Magazinen auf die Schleuse zugegangen. Rechts am Berghang erstreckten sich die Ziegeleisteinbauten der Münchner Brauerei mit Treppengiebeln, Söllern und Zinnen, mit der Kathedrale des Kesselhauses und dem riesigen Schornstein. Links, zwischen weißen Sandhaufen, standen auf Schienen die Kräne, die Beine breit gespreizt, die Hälse emporgestreckt. Taue, befestigt an den eisernen Bolzen am Mauersaum, spannten sich straff zum Bug und Heck der Schiffe. Wie jeden Donnerstagmorgen zur Frühstückspause wollte sie sich auch heute, am 24. August, zu den Baustellen an der Kungsklippe begeben, um für die Rote Hilfe zu sammeln. Sie wusste noch nicht, wie sie die Fragen, die auf sie zukommen würden, beantworten sollte, suchte selbst nach Erklärungen, wollte der Begegnung mit den Arbeitern aber nicht ausweichen. »Es ist notwendig«, dachte sie, »dass ich mich ihnen gerade heute stelle.« Steil erhob sich rechter Hand die dunkelgraue, hier und da vom Grundwasser feuchte Felswand, in die hinein sich das Haus des Maria-Fahrstuhls drängte. Auch dieses versehen mit Spitzbogenfenstern, Arkaden, Erkern und Türmchen. Darüber, aus dem Grün der Bergkuppe, stieg das schlossähnliche Gebäude auf, das das alte Viertel am Südhang krönte. Bischof las die Inschriften an den Fassaden. Der Text »Maschinenwerkstatt« auf der Giebelwand, aus der oben der Balken eines Flaschenzugs hervorstieß, war schwer zu entziffern, denn Reste von Buchstaben darunter wiesen darauf hin, dass sich hier vormals eine Schmiede- und Wagenfabrik befunden hatten, und eine noch frühere, schattenhafte Wortschicht nannte Stockholms Elektro-Kesselreinigungsgesellschaft. An eine schmale, zu Vorhöfen führende Holztreppe schloss sich das Haus der Firma Ernström und Kompanie, Baumaterial, weiter zurück, zwischen harten Schatten, beleuchteten Seitenstücken, hinter der Brustwehr eines Altans, zeigte sich die abgewinkelte Brandmauer der Wäscherei und Badeeinrichtung. Es war ihr, als ließe sich aus dem Deuten all dieser Beschriftungen etwas wie Festigkeit gewinnen. Vor dem Bretterverschlag mit den großen Lettern »Zement« verweilte sie. Die Blöcke der Frachtgüter am Kai unter der vom Sonnenlicht scharf gemeißelten Persenning glichen Sarkophagen. Erdwälle mit dem Geröll abgerissener Gemäuer stiegen zur Hornsgatter an, von der auf schrägen Wegen die ersten Gruppen der Hafenarbeiter kamen. Eben fuhr, sein helles Signal ausstoßend, ein Zug aus dem Tunnel und rollte von der Anhöhe her über die Brücke. Der Verkehr auf den Serpentinen um die Schleuse nahm zu, die Zeiger der Uhr am Turm der Mariakirche rückten der sechsten Stunde entgegen. Alles war unaufhaltsam. Gleich würde sich Bischof Schritt für Schritt dem Schleusenweg nähern, den Marktplatz erreichen, auf dem die Fischhändler, die Gemüseverkäufer ihre Stände aufschlugen und das Büro am Mellartorg betreten, wo sie sich beraten lassen konnte über die entstandene Situation. 3 Stunden später befand sie sich vor den Zimmerleuten und Maurern. Der alte Polier, der sie sonst immer freundlich empfangen hatte, stand schweigend da, mit verschränkten Armen. Ein paar junge Arbeiter griffen schon zu Steinen. »Nazi-Kommunist«, rief einer ihr zu. Sie trat näher an sie heran. Die Diskussion vorher im Lokal der Roten Hilfe hatte zu widerstreitenden Ansichten geführt. Es war auf Lenins Prinzip hingewiesen worden, die kommunistische Politik sei stets so zu handhaben, dass jedermann sie verstehe. So kompliziert, so bedrohlich aber war jetzt die Lage, dass alle Möglichkeiten zur Absicherung ergriffen werden mussten, auch wenn sie sich nicht sogleich erklären ließen. Gestern hatte die Parteizeitung den Abschluss des Nichtangriffspakts zwischen der Sowjetunion und Deutschland als einen Sieg der sowjetischen Diplomatie bezeichnet. Seit mehr als einem Jahr waren alle Vorschläge zum Eingehen eines Bündnisses gegen den Faschismus von England und Frankreich abgewiesen worden. Weiterhin hatten Chamberlain und Daladier die Taktik verfolgt, Deutschland zum Krieg gegen den Sowjetstaat zu treiben. Jetzt war der Zeitpunkt zum Selbstschutz gekommen. Der Vertrag bedeutete die Aufhebung des Antikominternpakts. Ungewiss jedoch blieb, was mit Polen geschehen sollte. Warum, wurde gefragt, enthielt die Absprache nicht den sonst üblichen Vorbehalt, dass die gegenseitigen Versicherungen beim Angriff auf ein drittes Land außer Kraft treten? Ließ sich in dem Pakt auch immer noch ein letztes Mittel erkennen, um eine Allianz mit den Westmächten zu erzwingen, so waren doch keine Argumente zu finden für die Freundschaftsbezeugungen gegenüber dem Deutschen Reich. »Mit den Faschisten habt ihr euch verbündet«, rief einer der Versammelten am Baubischof zu und wies auf ein Zeitungsbild, das die Bevollmächtigten beim Trinkspruch während des Festbanketts in Moskau zeigte. Schnauzbart, gestutzter Schnurrbart, Kneifer, Monokel, in den Mundwinkeln gefrorenes Lächeln. »Ein Nichtangriffspakt«, sagte sie, »sei kein Bündnis.« Dass es geglückt war, Deutschland zum Entgegenkommen zu zwingen, könnte Teil des antifaschistischen Kampfs sein. Einen Keil habe der Pakt getrieben in die Verschwörung zur kapitalistischen Neuaufteilung der Welt. »Sie solle sich nicht herauslügen«, rief der Arbeiter, der die Zeitung hielt. »Er lese hier von unverbrüchlicher Übereinstimmung zwischen den Partnern. Zur Wahrung des Friedens diene der Pakt«, sagte Bischof. »Zur Aufteilung Polens«, antwortete ein anderer, der ausholte, um den Stein nach ihr zu schleudern. »Es ist besser«, sagte der Polier, »du gehst. Ich kann für deine Sicherheit nicht mehr einstehen.« »Die Sowjetunion«, sagte Bischof, »hätte zu wählen zwischen der Gefahr, dem deutschen Überfall ausgesetzt oder bei der Verhütung des Kriegs missverstanden zu werden. Sie wählte das kleinere Übel.« »Seht doch«, sagte sie, »wie England und Frankreich den deutschen Militärapparat groß werden ließen, wie sie der Eroberung Österreichs, der Tschechoslowakei und des Memellands, der Niederschlagung der Spanischen Republik zustimmten, wie sie alles daran setzten, sich schadlos zu halten.« Der Stein traf sie am Kopf. Blut rann ihr über die Stirn. Die blutige Beule zeichnete sie noch aus, als sie nachmittags an dem von Tom Brock zusammengerufenen Treffen in Brechts Haus teilnahm. Wieder saßen wir zwischen den Tischen im Rauch, doch diesmal war die Aufmerksamkeit im Kreis von unruhiger Spannung durchsetzt. Welche Wirkung der Pakt auf die Kommunisten in Frankreich und die deutsche Opposition ausüben würde, fragte Brecht. Mewis war anwesend und Warnke. Flüsternd besprachen sie sich miteinander. »Unsere Parteiorganisationen«, sagte Warnke, »müssen sich, um das Abkommen nicht zu gefährden, Zurückhaltung auferlegen. Wir haben auszugehen vom deutschen Friedenswillen. Zwar biete der Faschismus nie Gewähr für das Aufhören seiner Vorstöße, sagte er, doch könne damit gerechnet werden, dass die Sowjetunion Garantien erhalten habe für die Unversehrbarkeit ihrer Interessengebiete. Hodan, der diesmal zugegen war, fragte, wie die Aufteilung in Interessensphären zu vereinbaren sei mit dem Internationalismus, den die Sowjetunion vertrete. Ob sie nicht mit einem für die Stunde richtig erscheinenden Schritt auf längere Sicht die Arbeitenden in allen Ländern preisgäbe, diese ihrer Grundsätze beraube und ohne neue Richtlinien ließe. Mewis fuhr auf. Die neuen Richtlinien seien durch den Pakt gegeben, sagte er. Zu finden seien sie in dem Versuch, eine Annäherung herzustellen zwischen dem sowjetischen Volk und der deutschen Arbeiterklasse. Für den Sozialismus sei dies ein großer Gewinn. Gesetzt den Fall, sagte Brecht, Deutschland griffe Polen und das Baltikum an, so würde dies notwendigerweise den Einmarsch von Seiten der Roten Armee hervorrufen. Wie könnte, fragte er, ein solcher Schritt vor dem Weltproletariat verantwortet werden? Käme es dazu, sagte Mewis, so sei die Entscheidung gerechtfertigt, denn sie würde einzig der Eindämmung des Kriegs dienen. Warum die Sowjetunion, wurde gefragt, sich nicht gegen die bisherigen deutschen Besitzergreifungen zur Wehr gesetzt habe. Wie hätte sie dies tun können, rief Mewis, da die Westmächte nur darauf warteten, dass sie sich preisgäbe. Nein, sagte er, wir haben Deutschland zuzustimmen, wenn es darum geht, das Unrecht von Versailles aufzuheben. Rufe der Empörung waren zu hören. Die Sowjetunion steht allein, sagte Mewis. Die Bedrohungen gegen sie sind nicht aufgehoben. Zur Festigung der Sicherheit werden vielleicht Grenzverschiebungen notwendig sein. Doch sehen wir nicht in Deutschland, sondern in den Regierungen Englands und Frankreichs den hauptsächlichen Gegner, denn diese sind es, die den Krieg provozieren wollen. Es war deutlich, dass Brecht den Erklärungen Skepsis entgegenbrachte. Die Sozialdemokraten, sagte er, können nun eine kämpferische Haltung anbieten. Seht, rufen sie, wie die Kommunisten mit der Volksfront aufgeräumt haben. Wenn die Sozialdemokraten sich über die sowjetische Politik entrüsten, sagte Warnke, so deshalb, weil es anders gekommen ist, als von ihnen erwartet. Nie haben sie ein Wort der Zustimmung geäußert über die sowjetischen Anstrengungen, mit den Westmächten in ein Bündnis zu kommen. Dagegen nahmen sie die britische Fälschung an, dass es unmöglich sei, die Wünsche Moskaus zu erfüllen. Nachdem sie zur Ablehnung eines gemeinsamen Sicherheitsprogramms beigetragen haben, zeigen sie sich jetzt als aufrechte Sozialisten, und unter der Maske der freiheitlichen Demokratie steht neben ihnen das Bürgertum. Eine Atmosphäre des Argwohns, des gegenseitigen Überwachens war aufgekommen. Das Atelier mit den geduckt sitzenden, den verschwimmenden Gestellen glich einer Art Verhörsraum. Brecht drängte wieder auf Auskünfte über die Lage der französischen Kommunisten und der Antifaschisten im deutschen Untergrund. Was Frankreich betreffe, sagte Mewis in leicht maßregelndem Ton, so sei von einem Übereinkommen der Partei mit den reaktionären Kräften nicht die Rede. Dort würde der Nichtangriffspakt als eine militärpolitische, nicht als eine ideologische Regelung angesehen. Auch in Deutschland habe sich kein Kommunist mit dem Faschismus versöhnt. Doch gelte für uns die Anordnung, sagte er, dem Regime ein Verhalten entgegenzubringen, das dem der chinesischen Kommunisten unter der Diktatur Chiang Kai-sheks entspreche, und darauf hinzuarbeiten, unsere Legalität wiederzugewinnen. Es sei zu früh, antwortete er auf eine erneute Frage Brechts, mit einer unmittelbaren Freilassung der Gefangenen zu rechnen. Doch komme uns die wachsende Verbitterung im Land, die Auflösung der Moral in der Armee und den Massenorganisationen entgegen. Seit dem Besuch Ribbentrops in Moskau bestehe das Bild der Unüberwindlichkeit Deutschlands nicht mehr. Aus Informationen gehe hervor, dass der Mangel an Lebensmitteln die Furcht vor dem Krieg Aufstände hervorrufen könnten. In der Gruppe an der Tür zur Halle war eine erregte Auseinandersetzung aufgekommen. Der Pakt, rief eine Frau, werde die Korruption der deutschen Arbeiter durch den Faschismus nur noch vertiefen. Dann war Lindners Stimme zu hören. Sie sprach von der Schwächung, der Entmachtung der französischen Partei. Den französischen Kommunisten kann es wenig helfen, sagte sie, wenn das Abkommen als Zeichen des deutschen Friedenswillens ausgelegt wird. Ihre aufgezwungene Neutralität gegenüber dem Faschismus nimmt ihnen die letzte Stärke. Nicht nur werden sie verächtlich gemacht durch die Standhaftigkeit und den Patriotismus Frankreichs und Englands. Ihre Partei ist auch abhängig von der Sowjetunion, vom Verbot bedroht. Die dunkelhaarige Frau im Hintergrund, Weigel, rief: Die Arbeiterklasse, verwirrt durch die sowjetischen Direktiven, strecke die Waffen. Beschwichtigend entgegnete Mewis: Es stehe eine Wiedergeburt des proletarischen Zusammenwirkens unter neuen Zeichen bevor. Brechts schmales Gesicht im Schatten der Stuhllehne stellte ein maskenhaftes Erstaunen zur Schau. Wir kamen über den Zusammenstoß der Meinungen nicht hinaus. Nur die Sprecher der Partei waren davon überzeugt, dass der Beschluss der Sowjetunion unter Verhältnissen, die kein Schwanken erlaubten, der einzig richtige sei. Auch wenn andere bereit waren, dieser Ansicht zuzustimmen, so hielt doch eine Unklarheit an, hervorgerufen durch den Konflikt zwischen dem Wunschdenken, dass sich die Vernunft in der Entscheidung zeigen möge, und dem Versuch, sich aus Gründen der Disziplin dem Widersprüchlichen unterzuordnen. Wir empfanden unser Ausgeliefertsein gegenüber einer unbeeinflussbaren, alle individuellen Erwägungen niederwalzenden Politik. Das Albdruckhafte lag darin, dass ein irreal erscheinendes Gebilde Anspruch darauf erhob, die alleingültige Wirklichkeit zu vertreten. Eigentlich schlug in dieser Stunde nur wieder die Einsicht über uns zusammen, wie weit wir von allem, was zu den Staatsgeschäften gehörte, entfernt waren. Wir hatten uns daran gewöhnt, das Deformierte, das nichts anderes als ein Abbild unserer eigenen Geringfügigkeit und Denkschwäche war, hinzunehmen. Die Parteifunktionäre waren gerüstet, in der Zusammenstellung von unvereinbaren Elementen eine Notwendigkeit zu sehen. Sie erkannten die schiefen, brüchigen Konstruktionen an, als Notbehelf, um in einem Bereich, der sich dem Fassungsvermögen entziehen wollte, überhaupt einen Halt zu gewinnen. Die zerstörerischen Mächte waren so stark, dass ihnen nur auf Schleichwegen mit Durchtriebenheit beizukommen war. Wer standhalten wollte, musste sich aufs Äußerste verhärten. Ein System, das wir irrsinnig nennen wollten, hatte als das Normale zu gelten. Die Trinksprüche, die ausgebracht wurden, fanden statt, indem man einander den Revolver auf die Brust drückte. Besinnung konnte nur Verschlagenheit bedeuten. Dies prägte die Gesichter der Bevollmächtigten. Die Züge waren eng geworden, die Blicke misstrauisch, die Münder verbissen. Einmal hatte es Gesichter gegeben, wie das Gesicht von Bebel, Liebknecht, Luxemburg, Lenin, Trotzki, Antonov, Ovseyenko, Bucharin, Schljapnikow, Tretjakow. Doch wie hätten sich heute, fragten wir uns, solche Gesichter noch zeigen können, beim Wühlen und Graben? Kriechend durch den Morast hatten wir froh zu sein, wenn sich irgendwo der Ansatz zu einem Stieg erreichen ließ. Nichts von dem, was uns zugänglich war, konnte verglichen werden mit den Vorsätzen der Meister. Schleimtiere waren wir, von der Brandung an den Strand geschwemmt, zappelnd, zwischen fremdartigen Formationen, die geringste Vorwärtsbewegung zwischen Klötzen, schneidenden Kanten, war schon ein Triumph. Brecht saß in seinem tiefen Sessel, die Hand hinters Ohr gelegt. das braune venezianische Leder seiner Jacke, voll waagrechter schwarzer Falten, verschmolz in den Konturen mit dem dunkelroten Leder des Lehnstuhls. Das Gesicht leuchtete beinern aus der Höhlung, beschirmt von flacher Mütze. Steil fielen die Schultern ab. Dünner Hals trug den Kopf. Seine Mitarbeiterin, Steffin, lehnte schräg und steif wie eine umgekippte Schachfigur am Rand des Gehäuses. Auf Hockern nebeneinander, die Ellbogen auf die Knie gestützt, Gäste. Andere, ein Klumpen mit Zapfen vor der hellen Tiefe der Halle. Brecht enthielt sich der Stellungnahme, warf nur Fragen auf. Ich versuchte etwas von seinen Überlegungen zu erraten. Bei meiner früheren Begegnung mit Grieg hatte ich erst eine Andeutung des Zusammenstoßes zwischen Politik und Literatur erfahren.